Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Wein und Thorsten Frenzel und Dirk Arendt. Heute möchten wir etwas ausführlicher über ein Thema sprechen, was wir in einer der letzten Folgen schon mal kurz als News gebracht haben, nämlich dem Online-Zugangsverbesserungsgesetz. In der Rangliste meiner Top 10 Lieblingswörter in den Top 5. Weil so schön und so klang und so spruchreif. Ja, so lang. Ja, vor allen Dingen ganz vorne ist, gehe ich jetzt nicht drauf ein, interessant. Darüber möchten wir heute sprechen und natürlich haben wir wie immer jede Menge News, Kuriositäten, allerlei und auch ein paar Veranstaltungen. Genau. Dann? Thema. Ja, wir haben heute als Thema das Online-Zugangsverbesserungsgesetz. Furchtbar langer Name und ich glaube, es steckt was anderes dahinter, als man bei dem Namen sich so vorstellt. Dirk, du hast da ein bisschen zu recherchiert. Ja, das habe ich wirklich. Aber erstmal die Frage zurück. Was stellst du denn vor, was sich dahinter verbirgt? Also wenn ich Online-Zugangsverbesserungsgesetz höre und keine Verbindung zur Verwaltung habe, denke ich mir, wow, die tun was dafür, dass ich besseren Online-Zugang bekomme. Und das kann wodurch passieren, zum Beispiel? Zum Beispiel durch Breitband oder ähnlich. Ah, da hast du recht. Gut, okay, da auf diesen Trichter bin ich noch gar nicht gekommen. Da hast du wirklich recht. Nee, geht wirklich ein bisschen um was anderes. Es geht grundsätzlich erstmal hinter diesem Wortungetüm um einen einheitlichen Zugang zu den digitalen Dienstleistungen der gesamten öffentlichen Verwaltung. Also bundesweiter Zugang zu allen Dienstleistungen, die Bund, Land und Kommunen geschaffen haben und in Zukunft schaffen werden. Ein Ansatz, der ja aufgrund unserer föderalen Struktur nicht so selbstverständlich ist, aber der Blick über die Grenzen, wenn es um E-Government-Vergleiche geht, geht ja immer dann nach Österreich beispielsweise. Mhm. Und da gibt es sowas schon seit vielen, vielen Jahren. Und vielleicht hat man sich dann gedacht, okay, was die Österreicher können, das können wir schon lange. Und hat dann, ich glaube, Ende letzten Jahres das Ganze ins Kabinett gebracht. Also ich war kurz vor dem Jahreswechsel noch. Mhm. Hast du eine Ahnung, wie die das in den Griff bekommen wollen mit dem Föderalismus? Also ich habe da jetzt schon mehrere verschiedene Sachen gelesen mit Grundgesetzänderungen und so weiter, weil das ist ja eigentlich nicht so ganz im Sinne des Grundgesetzes, dass der Bund auch Dienstleistungen von den Kommunen anbietet. Genau, darum geht es eigentlich. Ziel ist es wirklich, so einen Durchbruch für ein modernes E-Government in Deutschland zu bekommen, wobei wir beide ja immer noch streiten, soll man E-Government sagen oder geht es nicht eigentlich um die digitale Verwaltung, weil es ja viel umfassender ist. Aber genau das ist so der Trick hinter dem Ganzen. Man versucht mit diesem einen Portal diese Probleme, die der Föderalismus im Sinne eines einheitlichen Zugangs, im Sinne von wo findet der Bürger eigentlich was, so ein bisschen zu umgehen. Mit diesem Portal hat der Nutznießer, sei es der Bürger, sei es das Unternehmen, was vielleicht Dienstleistungen in Anspruch nehmen will, die Möglichkeit, wirklich alle Sachen zentral zu finden. Machen wir uns nichts vor, wenn du nach Steuererklärung suchst heutzutage, dann gehst du nicht auf die Seite deiner Kommune oder des Landes, sondern du weißt mittlerweile, wenn du googelst dazu oder bingst, das finde ich bei elster.de. Aber wo findest du all die anderen Dienstleistungen? Und das Ganze zentral anzubieten, das ist so ein bisschen der Hintergrund hinter diesem OZG, wie es mittlerweile überall schon heißt. Also ich glaube ja, das ist tatsächlich dringend nötig, dass wir sowas machen, weil derzeit brauchen wir, um solche Dienstleistungen unsere Behörden zu finden, brauchen wir ein amerikanisches Unternehmen, um das den Bürgern zugänglich zu machen. Und ich finde, da ist es echt höchste Zeit, dass der Bund da was tut. Stimme ich dir zu, gebe ich dir völlig recht. Das ist wirklich die Problematik, an der die digitale Verwaltung in Deutschland seit vielen, vielen Jahren, seitdem Frau Tsipras, glaube ich, war es damals, gesagt hat, nicht die Bürger sollen laufen, sondern die Daten. Seit diesem Zeitpunkt krankt das Ganze eigentlich an dieser Struktur. Der Föderalismus hat uns über viele Jahrzehnte geholfen, hat uns unterstützt beim Aufbau von Deutschland, aber gerade bei solchen Problematiken oder bei solchen Herausforderungen stoßen wir doch immer wieder auf Probleme, wenn wir sehen, wie einzelne Kommunen immer wieder das Gleiche entwickeln, wie die Länder dabei zusehen und der Bund vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle doch die Initiative ergreifen will, aber dann nicht so durchgreifen darf, wie er es kann, weil das Grundgesetz dagegen steht, weil der Föderalismus dagegen steht. Das sind so die Herausforderungen, die wir tagtäglich sehen, wenn wir über die digitale Verwaltung reden. Und das Ganze soll jetzt so ein bisschen das Ganze soll jetzt dem Ganzen einen wirklichen Schub geben. Ja, da habe ich auch selbst Erfahrungen mitgemacht. Also ich bin ja regelmäßig auf der CeBIT und komme dort in Kontakt mit Bürgern, die sich diese Anwendungen anschauen. Und die freuen sich über diese Anwendungen, finden die Anwendungen toll und sagen, ja, wann kommt es denn jetzt bei mir in der Stadt oder wann wird es denn in ganz Deutschland ausgerollt? Und ich glaube, genau dass da der Föderalismus schuld dran ist, dass das alles nicht so einfach, zack, über ganz Deutschland übergebügelt werden kann. Ich glaube, das ist schwierig, Bürgern inzwischen zu vermitteln. Ich würde jetzt gar nicht von Schuld reden. Ja, ich habe extra, Anführungszeichen kann man schlecht im gesprochenen Wort rüberbringen. Du hast doch mal dieses Sternchen vor deinen Tweets, wenn du irgendwas zynisch sagst. Das ist doch immer sehr schön. Ja, genau. Sarkasmus, nein, take on. Genau. Ihr merkt selber, es ist heute schon ein bisschen später. Bei mir steht ein Glas Rotwein. Was steht bei dir? Wieder das Bier, wie immer? Nee, oder? Kein Bier, alkoholfrei und zwar auch noch Light. Cola Light steht bei mir hier und ich habe am Wochenende mit meinem besten Freund sehr viel, ja, Lasmus dabei. Lassen wir es dabei. Nichtsdestotrotz im grundsätzlich wunderbare Voraussetzung fürs OZG, fürs Online-Zugangsgesetz. Aber ja, du hast recht. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo genau dieser Punkt, wo einzelne Anwendungen entwickelt wurden, dann aber nicht in die Breite gekommen sind, wo manche Kommunen gar nicht wussten, dass es solche Systeme von Anwendern, von Entwicklern oder von Unternehmen schon bereitgestellt wurden. Genau das ist die Herausforderung, vor der wir da stehen. Und wenn man jetzt solche Dienste anbietet, das ist ja auch so ein bisschen das, was hinter dem Onlinezugangsverbesserungsgesetz steht, dass wenn ein Dienst angeboten wird, dass den dann alle anderen mit nutzen können. Hat natürlich auch eine Kehrseite. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr diesen Wettbewerb geben können. So kann ich mir jedenfalls das Ganze vorstellen. Wenn es jetzt ein, sagen wir mal, Anmeldeverfahren für irgendeine Dienstleistung geben wird, kann die nicht noch 25 Mal bis also 16 Mal dann ins Portal eingestellt werden. Da muss man mal gucken, da sind, glaube ich, auch noch einige rechtliche Voraussetzungen zu klären. Aber grundsätzlich wird der Wettbewerb sicherlich in irgendeiner Art und Weise damit eingeschränkt. Wobei ich glaube nicht, dass sich das sehr stark auf die ganzen Backends und Sachbearbeiteranwendungen auswirken wird. Also ich glaube ja eher, dass alles, was für den Bürger sichtbar ist, da wird der Wettbewerb einiges zurückfahren. Ja, stimme ich dir zu. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch in diesen Anwendungen, die der Bürger oder auch den Unternehmen zur Verfügung stehen, da ist natürlich für viele Unternehmen, die solche Anwendungen programmieren, Musik im Spiel und natürlich auch Geld, ne? Also von daher denke ich, ist das schon nochmal eine Herausforderung, wo man wirklich gucken muss, wie der rechtlich das Ganze dann bewertet wird. Ich glaube, so einfach lassen sich, es gibt ja verschiedenste Anwendungen schon, und man muss einfach gucken, auf was man sich dann konzentriert. Was passiert mit denen, die schon am Laufen sind? Ich glaube, das sind so Punkte, die man wirklich noch klären muss. Ja, das glaube ich auch. Wobei, es gibt ja schon seit Jahren dieses X-Gremium. Also, wo man diese XÖV-Standards, genau, wo man diese beschließt und bespricht. Also ich weiß, da sind fast alle Firmen, die sowas entwickeln, mit dabei. Und ich denke, wenn man sowas noch weiter ausbaut, dann ist es ziemlich egal, was hinten dran hängt. Vorne kommt was rein, was standardisiert ist, und hinten kommt so raus, mit dem jeder arbeiten kann, der sich an die Standards hält. Also XGV sind ja Festlegungen von Standards zum Datenaustausch, ne? Datenaustauschformate. Ja. Also mein Lieblings-XÖV ist ja X-Waffenregister. Mhm. Ja. Auch spannend, aber muss wohl sein. Da hätte ich Stories für dich. Ah, okay. Ich bin gespannt, aus welcher Sicht du die erzählen kannst. Aber gut, ihr in Bayern habt wahrscheinlich alle einen Jagdschein und müsst euch einen Jagdschein haben wir eher, glaube ich. Aber. Ja, das hast du jetzt gesagt. Soweit wollte ich es jetzt nicht kommen lassen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass dieses ganze Problem mit dem Austausch von Daten ja gerade bei der Herausforderung, wir hatten ja auch eine eigene Sendung darüber, der Flüchtlinge. Mhm. Wie können Flüchtlingsdaten innerhalb Deutschlands kommen hier an, werden registriert, werden dann weitergegeben an die Kommunen, die Daten. Da ist das ganze Thema nochmal so richtig zum Tragen gekommen. Da hat man gemerkt, dass man da wirklich große Probleme hat. Und hinter diesem Thema Datenaustausch ist so dieser eine Kernpunkt, der sich vielleicht hinter dem Online-Zugangsgesetz versteckt oder verbirgt. Der andere Punkt ist aber, wer hält eigentlich die Daten? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der mit diesem Online-Zugangsverbesserungsgesetz angegangen werden wird oder werden könnte. Ich denke, das wird auch ein großer Diskussionspunkt werden. Also wir sind ja in Deutschland ganz klar gegen ein zentrales Register, zum Beispiel ein zentrales Personenregister. Das ist immer Sache der Länder. Und ich denke, sowas müsste dann auch nochmal neu verhandelt werden. Ja, das ist mit Sicherheit, also wir haben ja dieses Verfahren dieser Datendrehscheibe gehabt. Aber ich glaube, was so ein bisschen dahinter steht, ist, dass der Bund gerne möchte, dass er derjenige ist, der die Datenhoheit zukünftig hat. Das sieht man bei vielen Gesetzesinitiativen, die in den letzten Wochen und Monaten angestoßen wurden. Da hat es ja auch viel wieder in diesem Umfeld Sicherheit an Veränderungen gegeben. Das könnte vielleicht so ein bisschen dahinter stecken. Und natürlich gibt es heutzutage moderne Architekturen, moderne Technologien und Lösungen, die so einen Daten halten, wenn es bei den Kommunen und Ländern läuft, dann natürlich den Bund spiegeln kann. Das weißt du an vielen Stellen besser als ich. Aber ich glaube, dass das nochmal ein ganz, ganz hartes Ringen, ein Verhandeln auf höchster Ebene geben wird, wenn der Bund wirklich Daten haben möchte, beziehungsweise die Daten in der Hoheit seiner Institutionen haben möchte. Da werden nicht alle Länder mitspielen. Na? Wir sind jetzt kurz vor den Bundestagswahlen. Da kann man vielleicht nochmal ein bisschen was verhandeln. Danach wird es wahrscheinlich wieder schwieriger. Aber das ist, glaube ich, so eine Tendenz, die man da so ein bisschen sieht. Man hat einfach gesehen, dass man im Rahmen der Herausforderungen, die mit den ankommenden Flüchtlingen hier entstanden sind, dass man da besser gewappnet sein muss in der Zukunft. Und dazu gehört natürlich der Umgang mit den persönlichen Daten der Bürger, derjenigen, die in den Unternehmen dahinter stehen, aber auch dann mit denjenigen, die vielleicht hier nach Deutschland kommen und hier leben wollen. Rein logisch ist das vollkommen nachvollziehbar, aber wie wir alle wissen, da steckt Politik dahinter, gerade Kommunalpolitik und Länderpolitik, und da hat man teilweise und oft Verlustängste, Geltungsverlustängste, wenn man jetzt zum Beispiel auf Daten nicht mehr seine Hand drauf hat, sondern irgendeine übergeordnete Behörde. Ich denke, das wird eine ganz lustige und spannende Diskussion noch geben. Also man hat ja schon so ein paar Gerüchte gehört, wie das Ganze auch entstanden ist. Und natürlich, du sprichst die Länder und die Kommunen an. Ich würde jetzt den Bund ansprechen. Natürlich hat der Bund da alle Register schon gezogen. Hat das, glaube ich, gar nicht mal über den IT-Planungsrat eingekippt, das ganze Thema, sondern wirklich über die Ministerrunde, Innenminister waren es, glaube ich. Das ist natürlich auch eine Frage, welche Rolle spielt der IT-Planungsrat eigentlich bei dem Thema? Wenn wir wirklich so ein Portal haben, wenn wir da Hoheiten haben, die dann wirklich nur noch beim Bund liegen, muss man wirklich gucken, welche Rolle zukünftig der IT-Planungsrat spielt. Ja, ich denke, da werden die nächsten Wochen und Monate sehr interessant werden. Ich muss sagen, aus Sicht des Bürgers finde ich es großartig. Ich will eine zentrale Anlaufstelle haben. Wenn ich was über die Steuererklärung wissen will, will ich das in das gleiche Portal eingeben können oder die gleiche Suchmaske eingeben können, wie wenn ich was zum Kindergeld brauche, weil das hat irgendwas miteinander zu tun. Und aus Sicht des Bürgers ein großartiger Schritt. Da stimme ich dir zu. Aus Sicht des Bürgers finde ich das auch großartig. Es ist einfach ein Service, den man, machen wir uns vor, wir arbeiten alle mit Amazon, mit anderen Portalen, wo das gang und gäbe ist. Natürlich erwarte ich, dass sowas dann auch vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Aber da sind dann so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich war damals nicht selber auf der Straße, aber als die Volkszählung damals anlief, als wir dann auch Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen dazu bekommen haben, als man sich drüber geärgert hat, dass man, oder man hat sich dagegen gesträubt, man hat sich gestört gefühlt, dass da jemand in die Wohnung kam, der wusste, wenn man diesen Zettel ausfüllt zur Volkszählung, wie viele Leute in der Wohnung wohnen. Also so Sachen, die eigentlich heute gang und gäbe sind, die wir selber in sozialen Netzwerken zum Teil preisgeben. Aber damals ist man gegen eine Datenhoheit des Staates auf die Straße gegangen. Und heute lassen wir viele solcher Sachen einfach mit uns machen, machen es an manchen Stellen sogar selbstständig, sprich in die sozialen Netzwerke, wo wir Sachen preisgeben, die wir vielleicht vor Jahren gar nicht preisgegeben hätten. Aber alle Daten zentral gehalten in einer Hand, also da habe ich dann doch wieder ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, zumal wir vertrauen lieber Amazon, Google, Facebook und wie sie alle heißen, als unserem Staat. Also wir geben Daten freiwillig her an Unternehmen, die nur unser Bestes wollen, also unser Geld. Und unserem Staat misstrauen wir da. Also da ist auch so ein bisschen so ein großer Zwiespalt, genau. Ambivalentes Herangehen, hast du völlig recht. Ich habe mich neulich mit dem Herrn Happel vom Städte- und Gemeindebund unterhalten. Und der meinte auch so, ja, aber da muss man unterscheiden. Den Kommunen vertrauen wir da anscheinend mehr als dem Bundesebenen im Staat. Da hat er eine Statistik vorgehoben. Das würde ich gerne nochmal untersuchen wollen. Aber ich stimme dir völlig zu. Das ist wirklich ein ambivalentes Verhalten. Wir geben diesen sozialen Netzwerken sehr, sehr viel mehr Preis, als wir unserem obersten Ordnungshüter, dem Staat, zumuten. Und das ist so eine Herausforderung, die der Staat angehen muss. Vielleicht auch durch dieses Online-Zugangsverbesserungsgesetz, wenn wir merken, da ist mehr Service, da ist mehr möglich, was ich dann auch vom zu Hause aus im Internet oder übers Internet erledigen kann. Vielleicht ist dadurch auch so ein Wandel dann im Entstehen, dass wieder mehr Vertrauen an den Staat gelangt. Ich bin gespannt, wirklich. Wir haben ja in den letzten Jahren doch einige Projekte gehabt, die nicht so erfolgreich waren, die zum Vertrauensaufbau hätten beitragen können. Da muss man einfach sehen, wie man den Kredit jetzt wieder einspielen kann. Ja, leider gibt es dann auch wieder so Dinge, wenn ich gerade die Diskussion um den Personalausweis sehe, dass da jetzt dann doch eine zentrale Datenhaltung oder beziehungsweise ein erleichterter Zugang auf die Bilddaten auf dem Ausweis oder die gespeicherten Bilddaten für Geheimdienste und Ähnliches geschaffen werden soll. Ja, ich weiß nicht, ob das so vertrauensbildend ist. Aber oftmals habe ich den Eindruck, das ist wieder so dieses, wir haben uns oft genug darüber unterhalten, dieses Filterbubble-Wissen. Draußen auf der Straße war eigentlich fast niemand. Das ist jetzt so über deine Twitter-Accounts an dich herangetragen worden. Vielleicht hast du noch 3, 4 Facebook-Kontakte, die das diskutiert haben. Aber die große Masse weiß das gar nicht. Ich glaube, dass wenn endlich mehr EID Lösungen angeboten, wo ich die EID-Funktion einsetzen kann, dann auch vielleicht wieder mehr der Personalausweis eine positive Diskussion kommen kann. Ja, gerade da beim neuen Personalausweis gibt es ein paar sehr spannende Projekte, die gerade laufen. Kann ich noch nicht viel zu sagen, aber ich weiß von einigen wirklich spannenden Projekten, die das Handling einfach macht und tatsächlich auch den Umgang damit. Das ist jetzt ein bisschen so, wie Kinder an Weihnachten heranführen, ne? Ihr kriegt großartige Geschenke, aber ich darf euch noch nicht sagen, was es ist. Ich mache auch keine Andeutungen. Also ganz groß. Also ich, das hat mich wirklich neugierig gemacht. Ja. Aber du darfst mir nichts weiter sagen. Ich darf dir nichts weiter sagen, aber es ist wirklich extrem spannend. Und wer die Informationen sucht, wird diese auch finden. Ich kann sie bloß jetzt so nicht preisgeben. Ja, aber dieses Online-Zugangsverbesserungsgesetz, das hat ja noch viel mehr als nur ein Portal. Das Online-Zugangsverbesserungsgesetz, da schreibt der Bund ja auch klar rein, dass die bis 2020 noch viel, viel mehr digitale Dienstleistungen anbieten wollen und die ganzen digitalen Dienstleistungen, die es jetzt schon gibt, nochmal modernisieren und der Zeit anpassen wollen. Es gibt ja schon jede Menge digitale Dienstleistungen, aber seien wir ehrlich, ja, die sind auch ganz schön in die Jahre gekommen. Ja, wir haben es auf der CeBIT wieder erlebt. Die PowerPoint-Schlacht war großartig, aber oftmals hat man wirklich das Gefühl, wenn man die Entwicklung in der Wirtschaft sieht, alles, was vor ein paar Jahren noch stationär am Rechner gemacht werden konnte, ist jetzt auf dem mobilen Gerät möglich. Da hinkt der Staat, Land und Kommunen doch noch sehr hinterher. Und ich denke, so 2, 3 Klicks und ich habe die Leistung auf dem mobilen Endgerät, wenn da geht es einfach alles hin, das ist der Punkt, der uns alle dann überzeugen wird. Ja, man muss auch sagen, wenn man sich so anschaut, was momentan möglich ist an Dienstleistungen, die ich online durchführen kann, ist da gesetzlich auch noch einiges zu tun. Weil uns fehlt ein ganz starkes Mittel. Wir dürfen zum Beispiel keine Anträge automatisiert verarbeiten. Klassisches Beispiel aus meinem Umfeld jetzt ist die Meldebescheinigung oder Beantragung des Führungszeugnisses. Da gibt es nur Ja oder Nein. Kriegt er oder kriegt er nicht? Und diese Entscheidung ist parameterabhängig und die Parameter sind eindeutig. Und das kann eine Maschine. Da gibt es keinen, da muss ich abwägen, ob der jetzt eine Meldebescheinigung bekommt oder nicht oder ob der jetzt den Antrag auf Führungszeugnis bewilligt kriegt oder nicht. Nein, wenn er einen Antrag auf Führungszeugnis stellt, kriegt er ein Führungszeugnis. Und sowas muss automatisiert möglich sein. Derzeit muss jedes Mal noch ein Sachbearbeiter daneben sitzen und ein Häkchen klicken oder sagen, ja genau, der darf. Ich kann den Antrag ausführen. Du sprichst jetzt auf das Thema Bots an. Bots für die Verwaltung. Ja, Bots ist vielleicht der nächste Schritt, aber erstmal so, ich finde in diesem Bundesportal, finde ich, ja, du kannst jetzt hier deine Meldebescheinigung beantragen. Da passiert momentan das so, ich beantrage meine Meldebescheinigung, dieser Antrag wird elektronisch an die Verwaltung übermittelt, landet schon im Fachverfahren bei der Verwaltung und dann sitzt ein Sachbearbeiter, der noch einen Haken setzen muss und auf Speichern klicken und schon fällt hinten die Meldebescheinigung raus. Warum muss der Sachbearbeiter noch den Haken klicken? Braucht man nicht, da braucht man keinen Bot für, das können die Fachverfahren selbst. Weil die haben das bis zu dem Punkt, wo man den Haken setzen muss, bereits alles selbst getan. Der Sachbearbeiter muss nur noch am Ende sein Okay dafür geben. Und das, finde ich, ist eigentlich großer Quatsch. Das geht heutzutage alles gut automatisch. Und dann kann ich drüber nachdenken, ob ich das Ganze mit einem Bot integriere. Ja, stimme ich dir zu. Zumal das, was du beschrieben hast, ist ja verwaltungsrechtlich, verwaltungstechnisch einfach der Unterschied zwischen einer gebundenen Entscheidung und einer Ermessensentscheidung. Ne? Und wenn alle Voraussetzungen, alle Tatbestandsmerkmale gegeben sind, dann bist du einfach bei einer gebundenen Entscheidung und da kann auch nichts dagegen aus der Sicht des Sachbearbeiters sprechen, dieses Häkchen zu machen. Und wenn dieses Häkchen sogar automatisch schon im Fachverfahren enthalten ist, dann spricht nichts dagegen, auch diesen Verwaltungsakt entsprechend zu erlassen. Genau. Aber ich denke, dass das nicht das Einzige ist. Du hast vorhin schon so ein Thema für dieses Portal angesprochen, was auch sehr, sehr wichtig ist, nämlich wenn du einmal deine Daten irgendwo abgegeben hast, dass du diese Daten auch erneut wieder benutzen kannst für den nächsten Prozess, für das nächste Verwaltungsverfahren, was du vielleicht im gleichen Atemzug in Anspruch nehmen willst. Ne? Da seid ihr, glaube ich, in Bayern schon ziemlich weit mit solchen Ansätzen. Da sind wir in Bayern ziemlich weit mit dem Bayern-Portal und der ganzen Bayern-ID-Infrastruktur, die da hinten dran hängt. Aber sowas hat ja jeder Bürger einstecken. Und es muss ja nicht der Personalausweis sein. Es kann ja auch irgendwie zertifikatsbasiert sein, dass ich meine Daten gesichert jedes Mal wiederverwenden kann. Cookie-Handling brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist eine komplizierte Geschichte. Und Cookies kann man auch mit ein paar Fingerübungen ganz gut manipulieren. Und da muss es auch Lösungen geben. Was schwebt dir denn noch vor, was über so ein Online-Zugangsverbesserungsgesetz, über so ein solches Portal, was da im Entstehen ist, geregelt werden kann, verbessert werden kann über den Sachen, die jetzt vielleicht noch problembehaftet sind? Also ich finde, man kann tatsächlich viel, viel mehr Möglichkeiten geben, Anträge zu stellen. Gut, der normale Bürger hat so 1 bis 2 Kontakte im Jahr mit der Verwaltung, wo er hingehen muss tatsächlich. Und tatsächlich hat ein Bürger mehr Kontakte, wenn ich allein Steuer anschaue und so weiter. Aber wo der Bürger ins Amt gehen muss, das sind 1 bis 2 Kontakte im Jahr. Und das Ganze kann ich mindestens halbieren. Also es wird immer Verwaltungsakte geben, die beratungsintensiv sind oder wo der Sachbearbeiter tatsächlich einen Entscheidungsspielraum hat. Aber alles das, wo das Gesetz eindeutig ist, wie wir es gerade angesprochen haben, sowas kann ich wunderbar online abbilden. Und dann hat der Sachbearbeiter hinterher wieder Zeit, sich mehr um seine Bürger zu kümmern, die bei ihm sind. Und der kann halt dann die Beratung nicht nur oberflächlich machen, sondern kann sich Zeit nehmen für den Bürger. Nicht seine üblichen 15 Minuten, sondern der kann halt mal eine halbe Stunde mit dem Bürger sprechen. Und Das passiert auf den kleinen Ämtern, in den kleinen Kommunen passiert das. Da kommt die Oma mal vorbei und trinkt ein Käffchen oder ein Teechen. Und dann hat der Sachbearbeiter die ganzen Verwaltungskram gemacht und dann geht die Oma wieder nach einer halben Stunde. Aber das muss halt auch in den Städten passieren und möglich sein. Berlin ist ein schönes Beispiel, wo vieles im Argen lag. Im Bereich der Verwaltungsmodernisierung, aber auch im Bereich der Möglichkeiten, wo der Bürger auf die Verwaltung tritt. Das sind diese Bürgerbüros. Das ist dann auch wirklich im Wahlkampf bei allen Parteien Thema geworden und seitdem ist es auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, da hat sich einiges verbessert. Ich habe gehört, dass da wirklich auch Stellen frei geschaffen wurden, dass sich da auch im Service einiges verbessert hat. Aber es zeigt halt auch, wie der Staat schnell in Kritik geraten kann, wenn er solche Sachen nicht regelt. Weißt du, über welchen Zeitraum wir sprechen, bis wann dieses Online-Zugangs-Verbesserungsgesetz umgesetzt werden soll? 2020 habe ich gelesen, ja, 2020. Ich glaube 2022 sogar erst. 2022? Ja, 2020 wäre ja schon fast übermorgen. Das ist ja auch für die Verwaltung jetzt fast schon zu schnell. Da muss man einfach auch dann gucken, du hast es vorhin angesprochen, wie der Bürger kommuniziert, wie Unternehmen kommunizieren mit der Verwaltung. Die Frage ist halt wirklich, ich glaube, der Punkt, den du eben angesprochen hast, dass viele Sachen einfach online im Portal gehandelt werden können, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Thema, ich bekomme dann vielleicht einen Brief zurück oder ich bekomme eine E-Mail zurück. Ich habe immer das Beispiel meiner eigenen Kinder, die ja kaum noch E-Mail verwenden. Da muss alles in Echtzeit passieren. E-Mails werden alle 14 Tage mal gecheckt, ob da was angekommen ist. Man muss sich also auch auf neue Kommunikationsmöglichkeiten da einlassen. Und das, glaube ich, ist auch nochmal für die Verwaltung eine Herausforderung. Da bin ich gespannt, wer diejenigen sind, die den Staat, die Verwaltung dort beraten. Dass es vielleicht auch wirklich ein innovatives Unternehmen ist, die mit solchen Ideen dann auch auf die Lösung solcher Herausforderungen eingehen. Ja, wir haben jetzt, du hast es schon angesprochen, Bots, Chatbots, eine super interessante Geschichte. Ich finde, das sollte man im Zuge eines solchen Portales auch mit bedenken. Weil wenn ich einmal ein Portal habe, wo ich durch einfache Suchbegriffe Dinge finden kann, dann kann ich das auch entsprechend so erweitern, dass ich mit einem Bot drüber spreche. Also die Stadt Wien hat jetzt damit angefangen. Ich habe mir den Chatbot mal angeschaut. Ich habe den auch installiert in meinem Facebook-Account. Und der antwortet schon recht fix. Und der antwortet auch sehr höflich, aber mit genau den Informationen, die man so braucht. Der ist natürlich noch nicht perfekt, weil er hat neu angefangen. Und das ist auch ein bisschen AI dahinter, dass er selbstständig lernen kann. Aber da geht schon in die richtige Richtung, was man damit machen kann. Das ist mit Sicherheit ein Weg, der aufzuzeigen ist, der vor allem dann aber auch vielleicht wirklich jüngere Menschen stärker mit der Verwaltung kommunizieren lässt, die solche Sachen aus dem normalen Leben, vielleicht aber aus dem Umgang in der Wirtschaft gewohnt sind, genau, die vielleicht dann auch mehr auf solche Sachen vertrauen. Genau, wenn ich dann so ein Chatbot habe, denken wir weiter an Alexa, Siri und wie sie alle heißen. Diese Schnittstelle zu kriegen, ist dann ein Klacks. Wenn ich es schon so weit runtergebrochen habe. Ja, spannend fand ich noch einen Punkt, der mir so ein bisschen ins Auge gestoßen ist. Wir hatten uns ja auch schon des Öfteren jetzt über das Thema IT-Sicherheit unterhalten. Wir hatten jetzt den Personalausweis erwähnt. Die E-Mail sind bei einer eigenen Sendung mal drauf eingegangen. All das sind ja Sachen, die zur IT-Sicherheit dieses Online-Verbundes vielleicht zumindest mitspielen können. Was ich noch gelesen hatte, war aber, dass eine eigene Rechtsverordnung dann zukünftig Details zur IT-Sicherheit des Online-Verbundes festlegen und dann für alle beteiligten Ämter auch entsprechend verbindlich umsetzen oder erstmal verbindlich gemacht und dann umgesetzt werden sollen. Was sich darunter verbirgt, ist mir noch nicht ganz klar, aber natürlich wird es dann auch um solche Begriffe wie digitale Souveränität gehen, dass man vielleicht guckt, dass nicht zu viele ausländische Institutionen in diesem Baukastenmodell eines Online-Portals mitspielen. Das finde ich gar nicht so überraschend, weil der Bund hat ja damit schon längst begonnen. Also ich darf erinnern an dieses IKFZ, das ganze Thema, was wir seit 2 Jahren jetzt umgesetzt haben, verpflichtend, wo jetzt im 1. Oktober der zweite Teil kommt, also die Wiederzulassung auf den gleichen Halter. Und hast du mir vor 2 Jahren auf der CeBIT, glaube ich, dieses Rubbellos auf dem Kennzeichen gezeigt? Das kann sein, genau. Das funktioniert auch, das läuft auch, aber die Voraussetzungen, damit man das nutzen darf, also damit man das anbieten darf als Anbieter, sind ziemlich eng. Da bekommt man ein Riesenpamphlet, wo genau drin steht, mit dem BSI abgestimmt. Erstmal muss das Rechenzentrum, wo es drin läuft, BSI zertifiziert sein, BSI Grundschutz. Und zusätzlich kriegt man noch ein Riesenpamphlet, nach welchen Kriterien man diese Anwendung auch pentesten zum Beispiel muss oder unter welchen Sicherheitsvoraussetzungen diese Anwendungen laufen müssen. Und ich glaube, der Schritt, das Ganze in ein Gesetz zu gießen, ist ein ganz kleiner. Ja, stimme ich dir wieder zu. Natürlich hat das Thema IT-Sicherheit nach den Vorfällen, die wir in den letzten Wochen und Monaten, gerade auch im Umfeld des Deutschen Bundestages hatten, einen sehr viel höheren Stellenwert. Auf der anderen Seite muss man natürlich fragen, was sind die Voraussetzungen, um dann den Zugang zu diesem Portal zu bekommen? Also wie will man auf der Seite des Bürgers, wenn der Personalausweis und die E-Mail sich nicht ganz so durchgesetzt haben, wie man sich's erhofft hatte, wie will man dann die Voraussetzungen dort schüren? Also das schwächste Glied ist immer der Rechner, der Zugang desjenigen, der auf das Portal stoßen oder gehen möchte. Das sind so Fragen, da bin ich gespannt, wie man das löst. Da bin ich auch gespannt, wie man das dann im Laufe der Jahre weiter begleitet. Zurzeit habe ich immer so das Gefühl, wenn alle nicht weiter wissen, dann heißt es, das wird das BSI regeln. Das ist mittlerweile so ein bisschen so eine Sackgasse, weil so viele Leute gibt es da auch nicht. Die suchen händeringend Leute, wie viele andere Institutionen in der Verwaltung. Aber man muss einfach irgendwann auch Lösungen bereitstellen. Und was ich auch vermeiden möchte, ist, dass man sich auf Technologien beschränkt, die vielleicht 2-3 Jahre später schon wieder obsolet sind. Die Diskussion hatten wir ja damals auch beim Personalausweis in der Rechtsverordnung dazu, was für Technologien eigentlich möglich sind, um den Personalausweis zu nutzen, wo man so ein bisschen diesen mobilen Zugang außer Acht gelassen hatte. Ja gut, als der Personalausweis entwickelt wurde, war vom mobilen Zugang noch nicht so viel zu sehen. Doch, damals gab es schon einen CIO eines Landes im südlichen Bereich Deutschlands, der auf eine solche Problematik hingewiesen hatte und der nicht viel und oft gehört wurde dazu. Aber der hat zumindest darauf hingewiesen, dass man einen Rechtsrahmen schaffen muss, der offen ist für neue Technologien. Und das ist ein Punkt, der hier mit Sicherheit auch beachtet werden muss. Ja, gut, das stimmt. Also man muss generell offen sein für Technologien, die man vielleicht noch nicht kennt. Genau, das ist das Schwierige für Juristen, sich solche Sachen vorzustellen. Aber da gibt es auch ein schönes Beispiel, wie es in die Hose gegangen ist. Das ist das Gesetz zur digitalen Signatur, wo man damals eigentlich ja einen sicheren Rechtsrahmen geschaffen hat für eine Technologie, die man sich damals noch nicht vorstellen konnte. Also genau der umgekehrte Weg. Aber lassen wir das, ist lange her. Ja, also Juristen, dass die sich das nicht vorstellen können, muss ich jetzt zurückweisen, weil gerade im Urheberrechtsbereich, da sind die Juristen ganz schön findig und wenn man seine Rechte an zum Beispiel einen Verlag verkauft, muss man tunlichst aufpassen, dass man die Rechte nur für aktuell existierende Technologien verkauft und zukünftig aufkommende Technologien explizit ausschließt. Weil da sind nämlich die Juristen schon ganz schön findig. Ja, das sind alles Märkte, die erschlossen werden müssen. Genau. Nichtsdestotrotz denke ich, dass eine der Forderungen, die wir beide oder die wir im Podcast auch immer wieder gestellt haben, dass das Thema E-Government oder wie wir sagen, die digitale Verwaltung, dass das Thema in der Politik ankommen muss. Ich glaube, diesen Punkt können wir jetzt von unserer Forderungsliste streichen. Wir haben Frau Merkel, die immer wieder gesagt hat, ist nicht mehr Neuland, also die ist tatsächlich überzeugt davon. Ja, und sie hat auch explizit vor wenigen Wochen gesagt, im Umfeld dieser Diskussion zu dem OZG, das Thema liegt ihr am Herzen und sie möchte, dass Deutschland einfach da schneller vorankommt, dass Deutschland einen besseren Platz in den ganzen Rankings in Europa hat. Also wie gesagt, da können wir irgendwie mal so ein Häkchen dran machen. Checkt. In der Politik angekommen. Es gibt diverse andere Politiker, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da müssen wir uns jetzt neue Forderungen ausdenken. Ja. Es gibt ja einen großen Maßnahmenkatalog der Zivilgesellschaft von Open Government Partnership. Aber das Thema werden wir nochmal gesondert durchgehen. Das machen wir. Da freue ich mich drauf. Da können wir auch noch ein paar Gäste und so einladen. Ich habe da viel erst im Topf. Aber erstmal können wir sagen, mit dem Online-Zugangsverbesserungsgesetz, ein Kritikpunkt wäre vielleicht anderes Wortgetüm schaffen, aber wir sind zumindest mit dem theoretischen Ansatz auf einem guten Weg. Es werden viele Forderungen, die wir in den letzten Jahren, die Experten, nicht wir, sondern die Experten, gestellt haben, werden versucht anzugehen und entsprechend zu lösen, sodass E-Government oder die digitale Verwaltung in Deutschland einen neuen Schub bekommt und wir mit diesen Möglichkeiten, die ein solches Portal dann geben kann, auch wirklich im 21. Jahrhundert mit der Verwaltung ankommen. Genau, also ich finde auch, man hat da echt einen sehr guten und großen Schritt in die richtige Richtung getan. Dann verfolgen wir das weiter, oder? Da bin ich dafür. Ich würde auch sagen, das sind die berühmten letzten Worte des Themas und ich würde das gerne hier abschließen. Dann stoße ich jetzt virtuell mit dir an, bedanke mich für den netten Abend, für die weisen Worte und trinke den letzten Schluck aus dem Glas auf das Online-Zugangsverbesserungsgesetz. Genau. Und herzlichen Dank und einen schönen Abend. Danke. Und wir machen jetzt hier gleich weiter mit den News. News. Genau. Und die Stiftung Warentest hat sich mit einem, sagen wir mal, E-Government-Thema auseinandergesetzt. Und zwar hat die Stiftung Warentest sich das Gratis-WLAN im ICE angeschaut. Mhm. Und das Ergebnis ist unterm Strich gut. Mit Urteilen dazwischen, die jetzt nicht überraschen. Zum Beispiel Surfen auch mit reduzierter Übertragungstempo noch gut möglich. Erhebliche Temposchwankungen, ja, das ist in einem öffentlichen WLAN halt normal. Je mehr gleichzeitig surfen, umso langsamer geht's voran. Klassiker. Deutliche Mängel im Kleingedruckten, das ist das, was tatsächlich bemängelt wird, ist, dass die AGB nicht so dolle sind. Wir verlinken das konkret. Fazit von der Stiftung Warentest ist Geschwindigkeit in Ordnung, AGB nicht. Ich habe selbst neulich das WLAN mal getestet, ausführlich, und ich habe auf dem Weg von der CeBIT zurück nach Hause eine Sendung hochgeladen per FTP. Ja, die Leute glauben, ich bin ein kleiner Draufgänger. Es hat hervorragend funktioniert. Ja, also ich kann auch in den letzten Malen, wo ich im Zug unterwegs war, also das war auch CeBIT, sowohl hinzu als auch zurück, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Das war vollkommen in Ordnung. Gut, die Woche davor war ich in Nürnberg gewesen mit meiner Frau und da war dann natürlich im ICE das WLAN ausgefallen. Haben sie schön Tafel reingeschrieben, habe ich auch ein Foto gemacht. Fand ich gut. Nicht. Ja. Passiert. Ja. Wo Technik ist, passiert Fehler. Ja, natürlich. Gibt es da laut Stiftung Warentest Unterschiede zwischen erster und zweiter Klasse? Das habe ich jetzt nicht so rausgelesen. Nicht. Aber theoretisch müsste es das Gleiche sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, kann aber auch eine sehr subjektive Einschätzung sein des Ganzen, das weiß ich nicht. Gut, machen wir weiter mit der europaweiten Nutzung des Ausweises. Denn gemäß der EIDAS-Verordnung hat die Regierung jetzt die Notifizierung des elektronischen Identitätsnachweises des ENPA und des EAT eingeleitet. Das ist nochmal so ein schönes Wort, Notifizierung. Ja, benutze ich seit geraumer Zeit komischerweise täglich. Notifizierung, ja. Ich weiß nicht warum, aber es passt manchmal. Freulich. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal über die ganze Eidos-Geschichte gesprochen. Ziel ist es natürlich, die EID-Funktion europaweit nutzen zu können. Und wie wir auch schon erwähnt haben, geht das schon jetzt grenzübergreifend mit den Niederlanden. Und es gibt da noch zwei ganz interessante Projekte. Das eine nennt sich Noble, ist ein Einschreibzustelldienst und kann zum Beispiel angewendet werden für die Zustellung von Briefwahlunterlagen über ausländische Zustelldienste. Ui. Unter anderem auch die E-Mail. Mhm. Und das zweite, Entschuldigung, nennt sich eSense. Da geht es um die Bereitstellung grenzüberschreitender E-Government-Dienste. Zum Beispiel Informationen zwischen verschiedenen nationalen Ausschreibsystemen auszutauschen. Ja, ist sinnvoll in der EU. Ja. Also auch EU macht jetzt E-Government. Nicht nur jeder für sich so ein bisschen, sondern die versuchen jetzt da auch, wie sich das für die Europäische Union auch gehört, zusammenzuarbeiten. Begrüßenswert, eindeutig begrüßenswert. Indeed. Und weil wir gerade so bei so positiven Dingen sind, komme ich gleich zum nächsten. Auch bei der EID in Deutschland tut sich ein bisschen was. Ich glaube, da haben wir heute noch ein paar mehr Meldungen. Da kommt nur einiges. Auf jeden Fall gibt es neue Fachanwendungen für die EID. Und zwar sind da auch tatsächlich zwei Stück dabei, die du und ich quasi auch verwenden können. Und zwar der DB-Vertrieb, also die DB-Vertriebs GmbH. So, damit kann man jetzt seine Anmeldung zum Lastschriftverfahren authentifizieren. Das heißt, ich gebe ein SEPA-Mandat mit NPA. Das ist ja durchaus ganz praktisch. Ich habe ja auch eine Monatskarte und da kommt dann einmal im Jahr eine Rechnung. Gut, es ist schon ausgestellt, das Mandat, aber theoretisch. Ja, also einen kleinen Pferdefuß hat es. Ich habe es versucht. Hm. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, weil ich nirgends auf der ganzen Seite den Hinweis auf EID gefunden habe. Vielleicht ist es ja noch in der Alpha-Phase. Ja, oder ja. Keine Ahnung. Aber es ist begrüßenswert. Dann hat die Firma Fabersoft, die Fabersoft Cloud. Das ist ein Dokumentenmanagementsystem. Da kann man auch kollaborativ an Dokumenten arbeiten. Da kann man seine Bereiche mit EID absichern. Das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Das ist eine coole Geschichte. Ob das so im Firmenumfeld so praktikabel ist mit EID, ist eine andere Frage. Aber cool ist auf jeden Fall. Gut. Ja, ich finde es gut. Ich finde es cool. Und jetzt endlich, da warten wir, glaube ich, schon seit es die EID gibt, drauf. Postident ist jetzt mit EID möglich. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich streiten, ob ich ein EID-Verfahren mit einem EID-Verfahren absichern muss. Aber es ist möglich jetzt. Es ist auf jeden Fall geiler, als seinen Ausweis in eine Kamera halten zu müssen. Ja, Postident muss zur Post hin. Kannst du auch über den Videochat. Ach, das stimmt, das ist neu, dieses Post-Video-Ident. Genau, und das ist tatsächlich eine Katastrophe. Ich habe das damals gemacht als, was war das? Ach ja, ich habe meine Bank gewechselt. Und dann waren da sehr, sehr freundliche teilweise Mitarbeiter am anderen Ende, aber die Verbindung war so katastrophal, das ist immer zwischendrin abgebrochen. Ja, ich habe ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, du bist wieder dran. War nicht so gut. Ja, und zwar ist jetzt ein Pilotprojekt gestartet mit dem klangvollen Namen Modellkommune Open Government. Das wird vom BMI und den kommunalen Spitzenverbänden betrieben. Und mit dem Projekt werden 9 Modellkommunen mit je 50.000 Euro bei der Konzipierung und Umsetzung von Open Government Maßnahmen unterstützt. Die Bewerbungsfrist ist jetzt, also wir hatten ja eine Zeit lang keine News mehr, deswegen ist das noch auch ein bisschen schon was Älteres. Die Bewerbungsfrist dafür ist abgelaufen am 21. April. Aber da sind relativ viele jetzt auch dabei und das Ziel des Ganzen ist es, über den Wettbewerb voneinander zu lernen, wie kommunale Open Government effizient und mit hohem gesellschaftlichen Nutzen eingesetzt werden kann. Ja, auch das eine schöne Aktion. Gerade wenn man so sieht, die Kommunen oder die größeren Städte, die E-Government richtig drauf haben, wenn die da mitmachen und dann auch ein paar Interessierte dabei sind, dann gibt es garantiert auch schöne Synergieeffekte. Definitiv. Dann mache ich gleich weiter mit einem meiner Lieblings, Projekte aktuell. Das hat es zu, ja, bis in die Verwaltung geschafft, sagen wir es mal so. Und zwar stellt Stuttgart einen Luftreinhaltungsplan vor. Also die haben da ein Konzept erstellt und der wird zur, das Konzept wird zur Diskussion gestellt. Am 6. Mai kann man hingehen. Man kann, ich sehe es jetzt nicht wirklich, ob man es online auch mitdiskutieren kann, aber man kann hingehen. Und auf jeden Fall ist das ein Zeichen, dass Community hilft. Also Open Data ist ein Thema, was bis in die Verwaltung reinreicht. Ich komme da, wie gesagt, von meinem Lieblingsprojekt oder meinem derzeitigen Lieblingsprojekt Luftdaten.info. Wie ich schon ein, zwei Mal erwähnt habe, habe ich so einen Feinstaubsensor gebaut. Und aus dieser Community kam der Anstoß, sodass die Stadt Stuttgart jetzt tatsächlich was tut. Ja, und die haben es ja auch nötig. Da gab es ja auch große Diskussionen mit der ganzen Feinstaubbelastung durch den Verkehr. Geht sich gut an. Genau. Ach, und übrigens, der Feinstaubsensor heißt jetzt nicht mehr Feinstaubsensor, sondern hat jetzt einen offiziellen Namen. Das ist das R-Rohr. Ja. R wie Luft und Rohr. Ja. Wie Rohr. Ja, wie Rohr. Ein R. Ja. Du wirst es sehen auf Bildern. Du hast ja meinen auch schon gesehen auf Bildern. Ja, dein. Ja, du hast jetzt ein R-Rohr zu Hause hängen. Ich habe ein R-Rohr zu Hause hängen, genau. Kein R-Rohr, sondern R-Rohr. Ja, schön. Schauen wir von Stuttgart weiter nach Bonn, denn dort kann man sich jetzt die aktuelle Verkehrslage im Internet sowohl auf dem Desktop als auch mobil auf dem Handy anzeigen lassen. Dort stellt Bonn nämlich die aktuelle Verkehrssituation auf einem Stadtplan dar. Auf gewissen verkehrsintensiven Gebieten zunächst. Das soll natürlich dann auch ausgeweitet werden. Und das Ganze geht nach einem Farbschema wie bei der Ampel. Grün, alles gut. Gelb, könnten Störungen geben. Und rot, da ist Stau. Die ganzen Daten werden im Prinzip per Bluetooth erfasst. Und wir wissen ja, alles ist besser mit Bluetooth. Wenn quasi ein Bluetooth-fähiges Auto an einer Messstelle vorbeifährt, wird gemessen, wie schnell, wie lang und wie überhaupt. Jetzt ist das Ganze natürlich eventuell datenschutzrechtlich ein bisschen bedenklich, ne? Also wenn die Straße weiß, wer auf ihr fährt und wie schnell er auf ihr fährt. Und wo er hinfährt und wann er genau, das wo lang ist fährt. Datenschutzrechtlich äußerst bedenklich. Richtig. Hätte man sich andere Technologien einfallen lassen können. Ja, das ist gut, ne? Bluetooth liegt natürlich nahe, weil jedes moderne Auto hat, oder viele moderne Autos haben eben so eine Bluetooth-Funktion, Freisprecher und so weiter und so fort. Ja, aber Bluetooth Leute geht um 5 Meter. Das heißt, du hast eine Ortungsgenauigkeit von 5 Metern. Ja, 5 Meter ist noch im Straßenverkehr bei solchen Geschichten gar nicht mal so. Du kannst sogar noch feststellen, wie viele Handys im Auto sind. Bei dieser Genauigkeit. Deswegen, bisschen schwierig. Coole Idee, aber datenschutzrechtlich sollte man sich das einfach nochmal überdenken. Ihr lieben Leute in Bonn, ihr habt's gehört. Genau, ich mache weiter mit Wien. Sind wir wieder in Österreich. Österreich! Genau, das sollten wir noch als Jingle aufnehmen. Auf jeden Fall hat Wien auch momentan ein weiteres Lieblingsthema von mir, und zwar Chatbots. Hast du auch ein, zweimal erlebt, ja, dass ich, du das gut findest? Ich habe auch schon diverse. Und die Stadt Wien hat jetzt einen Wien-Bot. Das ist quasi ein E-Government-Bot auf Facebook. Ich habe ihn installiert. Ist cool. Man kann ihm verschiedene Fragen stellen, man kriegt Antworten. Er behauptet selbst von sich, er ist noch ein Prototyp. Immerhin ist er ehrlich. Ich habe ihm einen Daumen nach oben, ein Like quasi geschickt. Da hat er gesagt, oh, Bilder kann ich noch nicht erkennen. Schade. Ja, aber es ist ein guter Ansatz. Der Bot ist sehr höflich. Er spricht einen mit Sie an. Und funktioniert. Also ich hoffe, da kommt noch mehr. Und ich bin ja tatsächlich der Meinung, so Bots in der öffentlichen Verwaltung sind ein guter Schritt. Gut, Wien ist natürlich da auch prädestiniert für, ne? Die sind erstens ein sehr gefragtes Ziel, sowohl für Touristen als auch für Einheimische, die haben auch immer wieder Fragen. Und wie wir ja wissen, ist Österreich, was die Government angeht, auch nicht so scheiße. Und deswegen bietet sich das natürlich an, da auch mal was zu machen. Ich finde es hervorragend. Vielleicht kriegen wir noch jemanden von dem Team mal ans Mikrofon. Mhm. Können da mal drüber sprechen. Das wäre eine ziemlich coole Sache. Ja, von Wien nach Sachsen. Denn Sachsen kann jetzt auch EID. Die können das jetzt, nämlich kann man jetzt schon BAföG machen und demnächst dann auch IKFZ. Ja, weiß nicht, kommt mir das nur so vor oder sind die ein bisschen spät dran oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Du meinst, die können demnächst IKFZ 2? Es stand IKFZ da, das war sehr allgemein gehalten. Naja, gut. Ist halt auch ein Freistaat, dem geht's halt ähnlich wie die Bayern. Ja, aber ich meine jetzt, IKFZ ist jetzt wie lang? 2,5 Jahre? Mit der vom Gesetzgeber Voraussetzung. Doch ein zentrales Portal. Dings. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, mir kommt das ein bisschen spät vor. Es wird da in der Meldung relativ gut gefeiert, dass das jetzt geht. Ja, die haben eine E-Government-Plattform entwickelt. Nee. Geht halt jetzt. So nach und nach kommen sie alle. Mach weiter. Ich mach weiter. Ich mach auch weiter mit EID. Und zwar die Ausweis-App, die zur CeBIT 2016 in den Testbetrieb gestartet ist. Die mobile Ausweis-App auf Smartphones ist jetzt produktiv verfügbar. Für Android. Im Android Store. iOS wird wahrscheinlich nichts. Gar nichts. Nee. Da gab es auch eine australische Bank, die an die NFC-Schnittstelle wollte. Da hat Apple gesagt, nee. Das sieht dann tatsächlich so aus, als ob Apple die Schnittstelle nicht so schnell freigibt. Und zwar die Ausweis-App. Die mobile Ausweis-App hat einen neuen Testbetrieb gestartet. Und zwar kann man jetzt sein Smartphone nicht nur mobil benutzen zum Auslesen des Ausweises, sondern man kann das Smartphone tatsächlich auch benutzen als Lesegerät am PC. Und ich habe es auf der CeBIT ausprobiert. Hast du auch mal probiert? Ich habe es mir zeigen lassen. Ja, also das funktioniert erstaunlich gut. Ja, das sah recht flüssig aus. Ich habe das ja mehrfach dann auch beobachten können, wie die Kollegin da am Nachbarstand das gezeigt hat. Die Leute waren da auch durchaus begeistert. Also es ist schon ein wichtiger Schritt, dass man das jetzt so nutzen kann. Weil so ein Handy hat jeder. Gut, man muss dazu sagen, es sind nicht komplett alle Android-Geräte, damit wir auch kompatibel. Das ist, Thorsten, du hast es bestimmt griffbereit, wie dieser. Ich habe es leider nicht griffbereit, aber das können wir mit verlinken, wie welche das denn sind. Richtig, richtig. Also mein S6 kann es nicht. Das S4 wiederum kann es. Die Logik dahinter hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Da kann ich für Aufklärung sorgen. Das liegt an dem RFID-Laser-Chip. Nee, und der Firmware dieses Chips. Und die Chips, die innerhalb einer Smartphone-Reihe verbaut werden, sind nicht immer die gleichen. Extended Length. Genau, das ist genau das. Das ist genau das, was ich einfach erklärt habe, hast du jetzt mit einem super nerdy Wort. Du weißt, ich mag schwierige Wörter. Ja, trotzdem eine coole Sache. Und für viele dann tatsächlich auch mal eine Möglichkeit, die EID-Funktionen mal zu nutzen. Weil so ein Handy, wie gesagt, hat jeder und so ein Lesegerät für 50, 60 Euro kauft sich halt nur mal nicht jeder. Genau, jetzt bist du wieder dran. Wir bleiben bei EID, gehen aber in die Schweiz. Denn dort will der Schweizer Bundesrat rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen für die Anerkennung von elektronischen Identifizierungsmitteln und deren Anbietern schaffen. Auf Deutsch, auch Schweiz macht jetzt EID. Die können auch so komplizierte Wörter wie wir. Genau, und dabei sollen private und oder öffentliche Identifizierungsdienstleister eine Zulassung zur Herausgabe von staatlich anerkannten Identifizierungsmitteln erlangen können. Und auch da gibt es verschiedene Sicherheitsniveaus, mal richtig gut und mal ein bisschen gut und mal so eigentlich nicht so unbedingt zu empfehlen. Ja, es kommt halt drauf an, wofür man es braucht. Richtig, richtig. Ja, ich mach weiter. Gebe ich direkt an dich weiter wieder, ja. Und zwar transparenzranking.de hat sich mal angeschaut, welche Transparenzgesetze oder Möglichkeiten es gibt in den einzelnen Bundesländern in Deutschland. Wir werden die Karte verlinken und die Daten verlinken. Ich kann nur so viel sagen, Hamburg ist ganz oben mit 69%. Da geht noch einiges. Und Sachsen, Bayern, Niedersachsen und Hessen sind ganz unten mit 0%. 0% ist viel. Da geht noch ein bisschen was. 0% ist tatsächlich. Ja, die haben kein Transparenzgesetz. Also es ist echt furchtbar, dass wir da keine einheitliche Lösung hinbekommen. Schade. Ja, man könnte so viel machen. Ja, man kann tatsächlich viel machen und dabei wird auch dann die Frage gestellt, wie lustig darf denn Behördenkommunikation in sozialen Netzwerken sein? Es fällt ja auf, dass zum Beispiel das BMI, das Auswärtige Amt oder auch viele Polizei-Accounts München, Frankfurt, Berlin mit teilweise sehr, sehr lustigen Tweets unterwegs sind. Und dazu hat sich die Christiane Germann, eine Bloggerin und Social-Media-Beraterin für Behörden, mal Gedanken gemacht und kommt dazu einer Einschätzung, die ich wirklich zu 100% teilen kann, dass nämlich bei Social-Media-Humor auch tatsächlich angebracht ist, weil es ein ganz anderes Publikum ist als in der regulären Behördenkommunikation. Und dass man, wenn es die Situation erlaubt, auch gerne mal einen mitgeben kann, zum Beispiel oder eben was Lustiges machen kann, zum Beispiel die Berliner Polizei war das, glaube ich, die einen kompletten Tathergang mit Emojis beschrieben hat. Oh, sehr schön. Ja, oder ich erinnere an die Polizei München auf dem Oktoberfest. Großartige Sachen dabei. Die Gießenwache. Ganz großartig. Man darf nicht nur Witze reißen, man muss auch in den entsprechenden Situationen entsprechend reagieren. Aber ich finde es gut. Ja, finde ich auch. Ich finde, Social Media muss einfach anders sein als reguläre Kommunikation. Richtig. Ich meine, da gibt's ernste Anfragen, die sollten auch ernst beantwortet werden. Aber es gibt auch genügend Situationen, wo ein bisschen Humor gut tut. Das bringt den Menschen das Ganze auch näher und man erreicht viel mehr Leute auch mit wichtigen Aussagen. Teilweise auch wieder die Polizei München macht montags immer ihren Pressebericht auf Bayerisch. Finde ich gut. Ja. Man kann nur zu mehr Humor aufrufen. Humor ist ja nicht Klamauk, sondern Humor halt. Ich mach weiter. Tu mal. Weil wir gerade bei Humor waren. Es gibt so ein paar Witzbolde, die behaupten, dass die rosa Führerscheine alle ablaufen oder abgelaufen sind oder demnächst sich selbst zerstören oder ähnliches und man neue Fahrprüfungen machen muss und was weiß ich was, Gesundheitscheck. Alles Quatsch. Also, diese rosa Führerscheine, wann die ihre Gültigkeit verlieren, hängt mit dem Geburtsdatum des Inhabers ab. Das heißt, Geburtsjahrgänge von 1959 bis 64 müssen bis zum 19.01.2022 umtauschen gegen die kleine Karte. 65 bis 70, 2023. 71 und später 2024. Und alle Führerscheine, die ab dem 01.01.99 ausgestellt wurden und auch alle, die dann umgetauscht werden, gelten generell nur noch 15 Jahre. Das heißt, er muss alle 15 Jahre seinen Führerschein umtauschen. Ohne Prüfung, ohne Gesundheitscheck, ohne irgendwas. Also einfach hin, abgelaufen, ich baue neun. Ja. Finde ich eine sinnvolle Sache. Ja, also gerade um die Aktualität zu gewährleisten. Ja, man muss alle 10 Jahre einen neuen Personalausweis sich holen, um einfach auch das aktuelle Gesicht drauf zu haben. Genauso ist es beim Führerschein. Ich meine, wenn ich mir meinen anschaue, wann habe ich Führerschein gemacht? 2001, glaube ich, nee, 2004. Wie ich da aussehe, auf meinem Führerschein-Foto erkennt man mich auch nicht. Das Foto ist schwarz-weiß und habe ich auf dem Weg zur Prüfung schnell im Fotofix in der U-Bahn gemacht. So sieht's auch aus. Ja, wobei natürlich dann einige ihren alten Lappen schon hinterher jammern werden. Ne? Die hast du immer dabei. Da wird eine Ecke abgeschnitten und darf man behalten. Ich habe schon so ein Kärtchen und das ist natürlich auch irgendwie sinnvoller, ja, in dieser Kartenform, als wenn du da so einen 5-mal ausklappbaren rosa vielleicht noch DDR-Lappen hast. Jetzt stell dir mal vor, wir würden diese Karte auch noch intelligent machen. Wir würden da auch RFID reinbringen wie ein NPA. Zukünftig wird kaum noch einer ein Auto besitzen. Man könnte sich einfach ein Auto vom Straßenrand mieten, steckt den Führerschein in den Schlitz, da wird genau festgestellt, jo, der ist Inhaber eines Führerscheins und dann darfst du losfahren. Ja, aber ich glaube, das kommt noch ein bisschen zu früh. Ja. Ich brauche. Man könnte natürlich jetzt schon die Schritte einleiten, die dann für in 10, 20 Jahren mal schön wären, dass man die jetzt schon könnte, aber das. Man kann die andenken, bis ich 2024 meinen Führerschein umtauschen muss. Da kann man noch mal drüber nachdenken bis dahin. Haben wir noch ein paar Jährchen. Oh, wobei, so lang ist das gar nicht mehr. 2017 haben wir jetzt schon. Haben wir nur noch 7 Jahre. Ja. Schauen wir mal auf den Herrn Hubble, denn der hat einen kurzen Beitrag geschrieben zum Thema Stillstand bei E-Government beheben. Der Bundestag befasst sich mit digitaler Verwaltung. Und dabei geht es um die klassischen Themen Medienbruchfreiheit, Verbreitung von E-Government-Angeboten und den Kommunen als erster Ansprechpartner des Bürgers. Ja, kurz gesagt, es reicht nicht, alles auf Bundesebene oder auf Länderebene zu machen, weil wo rennt der Bürger als erstes hin, wenn er eine Frage hat? Auf sein Bürgeramt. Klar. Das ist in der Kommune. Mhm. Also ganz klar. Ja, kurz zusammengefasst, alles gut und richtig, es muss dann halt nur mal gemacht werden, ne? Genau. Und die Baden-Württemberger haben auch was gemacht. Baden-Württemberg. Und zwar haben die ein Open-Data-Portal gestartet. Der eine oder andere der Zuhörer wird das Portal service-bw.de kennen. Und da gibt es jetzt einen Testbetrieb eines Open-Data-Portals. datentest.service-bw.de. Open-Data-Portale immer begrüßenswert, weiter so und möglichst schnell produktiv bringen. Und noch viel wichtiger, liebe Behörden und Behördinnen, teilnehmen. Teilt eure Daten. Die Community macht daraus coole Sachen. Wie wir auch schon oftmals erwähnt haben. Genau. Ja, aber wir kommen aus der Misere nicht raus, denn Deutschland fällt im EU-Digitalindex mal wieder zurück. Man hat sich zwar in dem Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft der EU-Kommission ganz leicht verbessert, aber den Vorjahresplatz konnte man gegenüber stärker aufholenden Mitgliedstaaten nicht verteidigen. Größte Herausforderung für die Verwaltung besteht natürlich weiterhin darin, die Online-Interaktion zwischen Behörden und Bürger zu verbessern. Und die Herren, die diesen Index, oder Damen und Herren, die diesen Index erstellt haben, haben in allen EU-Ländern so um die 1000 Leute mal befragt, nutzt ihr denn E-Government? Und in Deutschland waren das dann knapp 19% der Bevölkerung. Damit sind wir auf Platz 11 hinter Österreich. Ja, hinter Österreich ist keine Schande. Das ist keine Schande. Österreich ist überraschend nur auf 10. Was? Das hat mich ein bisschen überrascht. Platz 1 bis 3 gehen, wie nicht zwingend anders zu erwarten war, an die skandinavischen Länder, Dänemark, Finnland und Schweden, die das halt richtig gut drauf haben. Ja, und wir haben wie immer Nachholbedarf. Ja, aber das wird ja jetzt. Das wird jetzt, ja. Und jetzt, wo ich mir anschaue, was ich mir hier dazu geschrieben habe, kommt mir es so vor, als ob wir das schon mal vermeldet haben. Und zwar die Vorsitzende des IT-Planungsrates, also ich lese mal den kompletten Titel vor. Vorsitzende des IT-Planungsrates, Staatssekretärin im Ministerium des Inneren und für Kommunales in Brandenburg, die Katrin Lange, die hat mal ihre Thesen genannt, was sie in diesem Jahr, wo Brandenburg den Vorsitz des IT-Planungsrates stellt, alles machen möchte. Und sie möchte erstaunlich bodenständige Dinge. Sie möchte Hindernisse für E-Government identifizieren. Also warum wird E-Government nicht genutzt? Warum kommt das nicht zum Fliegen? Und sie sagt auch ganz deutlich, dass E-Government ist ein entscheidendes Thema für die Zukunft Deutschlands. Wenn wir da jetzt nicht dranbleiben und da nicht ein bisschen mehr Gas geben, dann sind wir nicht mehr nur auf Platz 11. Solange das nicht nur Phrasen sind, alles schön und gut. Das weiß man nie. Und dann finde ich den Ansatz gar nicht mal so verkehrt, zu schauen, wo sind die Hindernisse, wo sind die Hürden. Weil Back to the Roots erstmal da anfangen. Sie ruft auch ganz klar die Verwaltungen auf und die Mitarbeiter in den Verwaltungen, sich dazu Gedanken zu machen und ganz einfach auch mitzumachen und nicht irgendwie Dinge zu blockieren. Und auch die Mitarbeiter müssen sich einfach verändern. Die müssen nicht mehr die Bewahrer sein von Prozessen, sondern die müssen einfach sich auch an neue Prozesse gewöhnen und neue Prozesse implementieren und einfach nach vorn gehen. Das ist im Prinzip das, was wir schon immer sagen die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, es ist unser Reden seit ever. Mindestens seit wir den Podcast machen. Ja. Ja, ich gehe nochmal zurück nach Österreich und zwar genauer gesagt nach Salzburg. Dort wird nämlich eine, ich zitiere mal, Vorbild für E-Government, die Option zu Online-Verfahren auf allen Ebenen, will die österreichische Stadt Salzburg ihren Kunden bieten. Das E-Government-Portal der Stadt hat Vorbildcharakter. Hast du dir angeschaut? Ich habe es mir angeschaut, vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Salzburg hat Ende Oktober letzten Jahres einen E-Government-Bereich auf der Webseite freigeschalten. Und das ist wohl so geil, dass selbst der liebe Bill Gates ganz von den Socken ist. Der hat nämlich dieses Projekt als eines von drei vorbildlichen Anwendungen in einem Europa-Afrika-Meeting genannt. Das wurde nicht genauer benannt, was das alles sein soll. Und ich habe es mir angeschaut, aber also man kennt ja diesen Hashtag Foodporn. Ne? So, also ich würde jetzt gerne den Hashtag EGovPorn einführen. Ui. Weil EGovPorn ist das für mich nicht. Nicht? Nee. Ich guck grad. Schau du mal, vielleicht findest du es ja besser als ich, aber ich war jetzt nicht unbedingt von den aus allen Latschen und überhaupt. Ich find's ein bisschen unübersichtlich. Ja, ich meine, da geht's los und dann hast du, wenn du draufklickst, hast du oben in der rechten Ecke, hast du so ein E-Government mit einem Ad-Zeichen davor. Ja, das ist immer schwierig, wie man den Einstieg in das schafft. Also das ist, finde ich, gar nicht so schlimm. Ja, also auch noch in Ordnung. Aber wenn du dann da drauf tust, dann finde ich das Ganze jetzt nicht überragend. Ich habe es mir nicht bis in die letzte Intensivität angeschaut, aber so das, was ich da auf den ersten Blick sehe. Ja, also ich glaube, ich muss mir das mal noch ein bisschen näher anschauen. Weil vielleicht ist da ein bisschen was im Hintergrund, was man gar nicht so schnell findet. Aber das ist da genau dann auch wieder nicht so geil, ne? Weil es geht ja auch darum, es einfach zu machen für die Leute. Wie wir in unserem Hauptthema schon besprochen haben, mit möglichst wenig Klicks, möglichst genau das finden, was du suchst. Das stimmt. Da sind wir wieder bei unserem Thema. Wir hatten vor langer, langer Zeit mal ein ideales E-Government-Portal gepostet auf Twitter. Und zwar einfachen Suchschlitz. Wie Google. Mach mal weiter, aber immerhin, die Stadt Salzburg hat sich einen Kopf gemacht. Ja. Und hat was gemacht. Ich finde es auch nicht komplett scheiße. Es ist halt nur nicht so, dass ich jetzt sage, das ist so, dass man als Bill Gates drüber sprechen muss. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich mache mal weiter mit einem Thema zum Thema Open Government, Open Data. Und zwar rette deinen Nahverkehr. Wer aufmerksam eine unserer letzten Folgen vom Open Data Day gehört hat, da haben wir mit dem Maximilian Richt, mit dem Maxi gesprochen. Und der macht gemeinsam mit dem Stefan Kaufmann, dem Konstantin Müller und dem Walter Palmetzhofer das Projekt Rette deinen Nahverkehr. Ich möchte hier nochmal aufrufen, geht auf diese Seite, schaut es euch an und macht mit. Ich habe schon einen Brief geschrieben an meinen Landrat. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort. Aber ja, mitmachen. Daten befreien. Nur wer tut, kann verbessern. Ne? So ist es. Ja, und tun die Schweden. Denn die möchten jetzt programmieren zum Schulfach. Sehr cool. Um mit der Digitalisierung im 21. Jahrhundert mithalten zu können. Und das Ganze nicht irgendwie dann ab der Oberstufe. Nein, direkt aber ersten Klasse. Das wird jetzt am Anfang, soll das so als Bestandteil von anderen Schulfächern, zum Beispiel Mathe, eingeführt werden, wo man dann irgendwelche dramatisch komplizierten algebraischen Formeln dann einfach per Code löst. Soll aber mittelfristig dann auch ein eigenes Schulfach sein. Und die lassen da auch nicht viel Zeit ins Land, denn spätestens zum Sommer nächsten Jahres soll es losgehen und einige Schulen machen sogar jetzt schon los. Cool. Ja, ist eine. Finde ich interessant, weil Programmieren ist ja nichts weiter als Logik. Und ja, Logik wird in der Schule sowieso viel zu wenig gelehrt. Richtig. Und das ständige Auswendiglernen, das ist, hilft eh keinem Menschen weiter. Genau. Ich warte nur darauf, dass irgendwann mal sich Schüler Spickzettel programmieren. Ja. Aber dann haben sie es verstanden. Ja, das ist genau das Ziel. Und deswegen ist das eine sehr, sehr lobenswerte Aktion von den Schweden. Genau. Nicht umsonst sind die E-Government technisch gut. Vielleicht finden wir auch mal jemanden aus Schweden, der aus der Rede eine Antwort stehen kann. Ich mache jetzt mal weiter mit Linux. Da haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Wir hatten diverse Hintergründe erwähnt, aber ich möchte jetzt hier ganz konkret auf einen Podcast verweisen, auf die Folge 26 des Petecast. Da hat der Petecast mit einem Insider gesprochen, der sich mit Linux richtig gut auskennt. Und den empfehle ich hiermit. Also wer sich für Linux, so die Geschichte von Linux und warum es jetzt das nicht mehr Linux gibt, interessiert, der soll sich das bitte mal anhören. Bin ich wieder dran, ne? Genau. Und zwar hat der Arbeitskreis Open Government Partnership Deutschland der Bundesregierung jetzt 270 konkrete Vorschläge für einen nationalen Aktionsplan für den OGP vorgelegt. Mhm. Auch das, der aufmerksame Hörer unserer vergangenen Folgen, hat es in der Folge mit Jörn von Lucke gehört. Korrekt. In diesem Plan sind Ideen und Expertise aus der Zivilgesellschaft gesammelt, diskutiert und priorisiert worden. Und nun hat die Bundesregierung den kompakten Plan mit knapp 100 Seiten vorliegen und darf befinden. Ich habe den auch vorliegen und ich lese mich so langsam durch, weil 100 Seiten ist doch schon eine ganze Menge Holz. Yep. Und das ist kompakt. Genau. Wir verlinken das mal als PDF, das ist nicht so schwer. Ich habe mit Erstaunen einen Artikel in der Morgenpost, in der Berliner Morgenpost gelesen. Die du jeden Tag beim Frühstück dir zu Gemüte führst. Nee, den Artikel habe ich mit Erstaunen gelesen. Und zwar: Bundesamt hält elektronischen Personalausweis für einen Flop. Hm. Das Bundesverwaltungsamt klagt über politische Vorgaben, die am Bürger vorbeigehen. Ein Beispiel: der elektronische Personalausweis. Da war ich ziemlich geschockt, weil eigentlich habe ich mit verschiedensten Mitarbeitern im Bundesverwaltungsamt schon viel gesprochen über den NPAR. Und zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, halten den nicht für einen Flop. Die Berliner Morgenpost, die begründet das Ganze auch, das ist ein teures Lesegerät und der BVA-Präsident sagt, Bürger sind vom Vorteil noch nicht informiert, Ämter wissen wenig über die Funktion des Ausweises. Ja, und wenn so ein Gesetz mal fertig ist, dann fängt die Arbeit eigentlich erst an. Er bemängelt da tatsächlich die Projektplanung für die Umsetzung solcher Dinge. Ja, kann man machen. Ist aber im Jahr 7 nach Einführung des NPAS vielleicht ein bisschen spät. Ja, hätte ihm ein bisschen eher einfallen können, wobei die Grundaussagen durchaus teilweise nachvollziehbar sind. Hat er recht. Aber ich glaube, da muss man jetzt aktuell nicht mehr draufhauen, weil ich glaube, das Thema ist durch, das wissen alle Beteiligten. Richtig. Die Sau ist durchs Dorf getrieben. Genau. Der Bundestag beschäftigt sich auch demnächst mit dem neuen mit dem elektronischen Personalausweis und der Online-Ausweisfunktion und möchte diese noch weiter fördern und leichter anwendbar machen. Ja, dann nächstes Thema: Datenausweis fürs Auto. Da hat nämlich der Herr Dobrindt eine neue Initiative gestartet und die erntet Kritik, überraschenderweise. Genau, also im Grunde geht es darum, dass der Herr Dobrindt seit längerem dafür plädiert, dass das Prinzip der Datensparsamkeit dem eines neuen Datenreichtums wachsen solle. Der stellt dabei Daten Sachen gleich. Das ist momentan noch nicht das Gleiche vom Gesetz her. So, dass diese dann wie Sachen eben auch eindeutig als Eigentum zugewiesen werden können. Und über die Daten verfügen darf dann der, auf den die Erstellung der Daten zurückgeht. Auf den die Erstellung der Daten zurückgeht. Das heißt, wenn ich jetzt über dich, wenn ich dich messe, wie groß du bist und dich wiege, wie schwer du bist, gehören mir die Daten. Deine Daten, ne? Das habe ich tatsächlich auch erst so verstanden, aber ich glaube, das ist anders gemeint. Also tatsächlich, Ersteller ist dann der Urheber dieser Daten, nicht du messt mich, sondern du misst für mich meine Größe, aber das ist trotzdem mein Datensatz. Das wäre ja okay. Soweit auch in Ordnung. Wird gleich noch komplizierter. Dieser Datenpass fürs Auto, das eigentliche Thema, soll unter anderem dann vollumfänglich und verständlich über Umfang und Häufigkeit der Datenerhebung sowie über die Nutzung und Weitergabe der Daten informieren. Oh, okay. Wird noch weiter, okay. Nicht personenbezogene Mobilitätsdaten sollen offen bereitgestellt werden. Auch okay. Finde ich auch noch gut. Jetzt kommt die Kritik. Mhm. Bis hierhin gehe ich da auch eigentlich mit dem Dobrindt. Nämlich der Verein Wikimedia, der warnt, dass durch ein Eigentumsrecht an reinen Daten zugleich die Kommunikation und das Wissen der Menschheit zur Ware gemacht werden würden. Ja, haben sie recht. Ja. Haben sie recht. Ja. Und die weitere Kritik, und die ist tatsächlich dann legitim, also so richtig legitim, dass sich diese Idee vom Dobrindt nur auf den Bereich Mobilität beschränkt und nicht auf durchaus andere vorhandene Themengebiete. Ja, also ich habe da eine ganz andere Befürchtung. Und zwar, dass ich, wenn ich ein Fahrzeug kaufe, dass dann in den Kaufverträgen drinsteht, dass ich mit dem Kauf dieses Fahrzeuges meine persönlichen Daten an den Hersteller dieses Fahrzeuges verkaufe. Und wenn ich dies nicht tue, dann kostet das Auto x Euro mehr. Das ist natürlich eine berechtigte Befürchtung. Also das befürchte ich tatsächlich. Also das ist, dass man zwar Herr seiner Daten ist und Besitzer seiner eigenen Daten und Daten, die man selbst produziert, aber man gezwungen wird, diese Daten zu verkaufen. Das ist ein sehr realistisches Szenario. Und noch viel schlimmer, man wird gezwungen, seine Daten zu verkaufen, damit die analysiert werden kann, damit man wieder mehr kaufen kann. Ja, logisch, klar, man spart nicht. Ganz im Gegenteil. Jo, ich habe noch wieder auch ein neues, schwieriges Wort. Ah, jetzt. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Auch? Klingt cool. Ist ein Gesetz gegen Hate Speech. Das wollte ich jetzt mal hier so kurz anreißen. Ich halte es für Quatsch. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Ja, dann gehen wir nochmal in die Schweiz. Dort nimmt nämlich so langsam aber sicher die Datenpolitik des Bundes auch Gestalt an. Der Schweizer Bundesrat möchte nämlich jetzt moderne Rechtsgrundlagen für den Umgang mit Daten schaffen und geeignete Daten zur Weiterverwendung zur Verfügung stellen. Das Ganze hat drei Ziele und da darf ich wieder zitieren. Förderung der Standortattraktivität für die Wertschöpfung durch Daten in der Schweiz. Schaffung von modernen Rechtsgrundlagen für den Umgang mit Daten. Und Öffnung von Datenbeständen als Rohstoff für die digitale Gesellschaft und Wirtschaft. Klingt gut. Ja, also die Schweizer machen nicht nur, wie vorhin gehört, EID, die machen auch ein bisschen Open Government, Open Data. Die haben ja die ganze Zeit in Österreich und Deutschland zugeschaut. Wissen jetzt, wie es geht. Wissen jetzt, was man besser machen kann. Ja, kann man so stehen lassen. Aber auch der Bund arbeitet an der Änderung des E-Government-Gesetzes. Witzes. Und zwar wird der Grundsatz Open by Default Einfluss haben. Und zwar alles ist offen, es sei denn, es spricht etwas dagegen. Das ist ja sinnvoll. Und ich hoffe, dass dieses Gesetz auch so bleibt in der Richtung und nicht noch weiter eingeschränkt wird. Ist das so tatsächlich formuliert? Weil das ist natürlich wieder ein bisschen schwammig, ne? Nee, das ist so formuliert, es ist offen, es sei denn, es spricht etwas dagegen. Aber was dieses Etwas ist? Naja, personenbezogene Daten zum Beispiel, das spricht dagegen. Ja, okay, sicher, aber... Dann kann man auch ganz schnell die Terrorgefahr mit einbringen. Mhm. Und so weiter und so fort. Genau. Wenn ich frage, wie viel Sprit die Limousine von der Frau Kanzlerin verbraucht, dann werden die mir das ablehnen, weil aus dem Spritverbrauch kann ich die Panzerung zurückrechnen. Möglicherweise, vielleicht. Das lasse ich mal unkommentiert. Und schau nach Mörs. Mörs taucht auch immer häufiger bei uns auf, ne? Dort gibt es jetzt eine App zum freien Parkplatz. Diese App soll in Echtzeit verfügbare Parkplätze anzeigen, sowohl in der Stadt als auch auf freien Parkplätzen. Das Ganze in Zusammenhang mit der Telekom. Und auch soll zumindest künftig das Bezahlen von Parkplätzen auch gleich mobil möglich sein. Cool. Hast du rausgefunden, wie die Parkplatzbelegung messen? Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, nee. Ja, hoffentlich nicht per Bluetooth. Ist jetzt nicht so wichtig. Mach du mal weiter, ich schau dabei. Genau. Und zwar habe ich hier einen Punkt, der heißt, schnelles Internet ist oft deutlich langsamer als versprochen. Aha. Wer hätte es geahnt? Ja, das kommt jetzt nicht so überraschend. Genau. Und zwar hat die Bundesnetzagentur mit der Breitbandmessung, das war ein Projekt, an dem jeder teilnehmen konnte, gab diese App, oder gibt es immer noch, die heißt Breitbandmessung, ich habe sie auch. Ja, wen wundert's? Und die haben gerade festgestellt, dass immerhin 50% der Nutzer im Festnetz mindestens 60% der vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate bekommen. Hm. Also die Hälfte kriegt ein bisschen mehr als die Hälfte, also bezahlen. Wie erfreulich. Das ist sehr erfreulich. Weniger erfreulich ist das Ganze bei LTE, dass die maximale Übertragungsrate eher selten erreicht wurde. Auch nicht überraschend. Mhm. Und genau, ich kann da aus eigenen Erfahrungen sprechen. Bei uns haben sie am Netz gearbeitet. Da habe ich über ein Jahr lang 100 Mbit Leitung bezahlt und maximal 6 Mbit bekommen. Das ist traurig. Das ist sehr traurig und auch mehrere Eskalationsgespräche mit dem Kundenservice über verschiedene Eskalationsstufen brachten mir immer nur kleine finanzielle Kompensationen. Hm. Ich sagte, mir egal, ich will nicht die 10 Euro zurück, ich brauche Netz. Das konnten die nicht verstehen. Ja, auf jeden Fall fordert der Verbraucherschutz jetzt Schluss mit Angaben wie bis zu. Gut. Ja, aber auch maximal sollten sie rauslassen. Mhm. Auf jeden Fall muss es verbrieft werden. Ich bezahle 100 Mbit, ne, kriege ich 100 Mbit, habe eine Toleranz von, keine Ahnung, 10%, 20%. Damit kann jeder leben. Ja. Und wenn das nicht erreicht wird, muss der Telekom-Provider automatisch, keine Ahnung, Geld zurückerstatten oder ähnlich. Wir haben ja ganz schön viele News heute. Ja, das ist, hört doch nicht auf. Deswegen, ich lasse das mal mit den, wie macht die das in Mörs weg? Das kann man sich dann bei Interesse gerne durchlesen, weil es natürlich verlinkt wird. Und mach weiter mit einen sehr, sehr erfreulichen Schritt. Ich glaube, auch darüber haben wir eigentlich schon mal gesprochen. Ich erwähne es trotzdem noch mal, weil es erfreulich ist. Nämlich, die Bundesregierung bringt ein neues WLAN-Gesetz auf den Weg. Und dieser Gesetzentwurf schafft die sogenannte Störerhaftung ab. Sehr schön. Finde ich gut. Weil nämlich damit dann die Betreiber nicht mehr für irgendwelchen Schweinkram, den die Leute, die es nutzen, machen, verantwortlich gemacht werden können. Außerdem steht dann noch drin, dass Betreiber nicht weiterhin verpflichtet sind, Nutzer zu registrieren, die Eingabe eines Passworts durch seine Nutzer zu verlangen oder das Anbieten seines Dienstes bei Rechtsverstößen Dritter einzustellen. Kann man als sehr, sehr gute Sache verbuchen. Genau. Ich komme jetzt mal zu meiner Heimatstadt. Karl-Marx-Stadt. Karl-Marx-Stadt. Und zwar, die Stadt Chemnitz hat jetzt ein Open-Data-Portal freigeschaltet. Wo musste man es lesen? Im Fokus. Stand es irgendwo in der Stadt in der Zeitung? Nö. Ich habe mit Freunden und Bekannten gesprochen, hat keiner jemals was davon gehört. Vielleicht stand es in irgendeinem Amtsblatt, aber das liest ja auch nicht jeder. Nee. Auf jeden Fall möchte ich hier nochmal Werbung machen. Open Data ist wichtig, aber liebe Verwaltung, liebe Community oder liebe Verwaltung, stellt Daten zur Verfügung, damit die Community damit was Cooles machen kann. Open Data muss sexy sein, weil sonst die Bevölkerung denkt, werft einen Haufen Geld raus für so einen Kram und uns bringt es nichts. Yep. Wenn sie es schon nicht mal kennen, ne? Genau. Da geht es ja schon los. Amen. Ja, von Karl-Marx-Stadt nach Berlin. Dort hat der Senat jetzt ein sogenanntes City Lab eingerichtet. Und in diesem Stadtlabor, auf gut Deutsch, soll an Lösungen für die Herausforderungen der smarten Stadt gearbeitet werden. Genau, Potenziale von Smart City Technologien auszuloten und praxistaugliche Lösungen für Berlin und andere Städte zu entwickeln, sei dabei das oberste Ziel. Weißt du, wie so die Labs ausschauen? Kann man da einfach hingehen oder sind das Vereine oder ähnliches? Du stellst Fragen. Ja, also wenn ich bin demnächst wieder in Berlin, also vielleicht hätte ich Lust, da mal vorbeizuschauen. Ja, das kann man dann auch in den verlinkten News nachlesen. Dann muss ich doch nochmal unsere Show Notes lesen. Ja, solltest du. Ja. Immer sehr gut. Also ich mache jetzt mal weiter und zwar geistert seit Wochen ein Video durch die Welt, in dem der CCC zeigt, wie man bei biometrischen Reisepässen die Biometrie quasi, also die Elektronik quasi ausschaltet. Mhm. Angesichts des Videos, was auf dem Easter Hack des CCC gezeigt wurde, was man alles mit NFC machen kann und wie leicht NFC hackbar ist, halte ich das für eine Maßnahme, aber ich möchte nochmal ganz deutlich betonen, auch wenn ein defekter Chip im Pass den Pass nicht ungültig macht, sollte man es tunlichst vermeiden, diese Elektronik im Pass zu zerstören, weil man dann an der Grenze in andere Länder zum Beispiel, okay, keiner will in die USA, aber wenn man mal in die USA wollte, kommen einfach nicht rein. Dann dauert es länger. Und dann muss man noch seltsame Fragen beantworten, warum das jetzt da nicht geht. Vielleicht so in 4 Jahren wieder. Ja. Schauen wir mal. Gucken. Ja. Ja, also nee, keinesfalls nachmachen. Also rein aus technischer Sicht finde ich das Video cool. Ich finde auch nachvollziehbar, warum man das machen möchte. Aber ich werde es bei meinem Pass nicht tun und ich rufe auch dazu auf, das generell nicht zu machen. Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Don't try this at home. Ja, vom Reisepass schauen wir heute mal nach Dubai. Wir sind sehr international unterwegs heute. Denn Dubai möchte bis 2021 papierlos sein. Und damit, ich zitiere ein drittes Mal, happiest place on earth werden. Hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Gut, Dubai hat jetzt eine neue Plattform für E-Government gelauncht und erwartet damit in den nächsten Jahren natürlich weniger Belastung in den Ämtern und auch auf den Straßen bei der Fahrt vom Amt hin, von zu Hause zum Amt und zurück. Und sowieso ist alles digital, alles besser. Happiest place on earth finde ich trotzdem ein bisschen, ja, hätte man vielleicht einen anderen Begriff wählen können. Vielleicht ja nur happy man ist. On Earth, unser whole wide Earth. Naja, wenn man schon kein Papier mehr braucht, guck mal, die haben keine Bäume, die müssen papierlos arbeiten. Na, das stimmt, aber die können sich bestimmt Bäume bauen, aus so Öl, schnell wie die sind. Ja, genau. Ich habe wieder noch eine schöne Nachricht, die wird jetzt so schnell wegversendet und zwar die, jetzt habe ich vergessen, welche waren, Katwaren. Katwaren hat inzwischen 4 Millionen User. Wir beide sind auch Nutzer dieser App und ich kann es nur empfehlen. Genau, und dann nach vielen, vielen News jetzt die letzte für heute. Nämlich soll jetzt, und da sind wir wieder beim Thema EID, die EID-Funktion quasi auf Zwang angeschaltet bleiben. Also soll nicht mehr abschaltbar sein, so rum gesagt. Das soll natürlich die Verbreitung von der ganzen EID-Geschichte erhöhen und auch Anreize schaffen, Angebote zu erstellen. Wieder beim CCC, die finden es semi-geil, denn die möchten, dass der Bürger weiter die Wahl hat, zu nutzen oder eben auszuschalten, und fordert, und da haben sie natürlich nicht ganz Unrecht, mehr Aufklärung von und in den Meldeämtern. Ja, wobei man da auch wieder sagen muss, auch wenn die EID-Funktion standardmäßig eingeschaltet ist, ist sie inaktiv. Ja. Erst wenn man die Transportpin ändert, dann ist die aktiv. Ja. Ja, aber jetzt wird es tatsächlich ein bisschen kritisch, denn mit diesem neuen Gesetzesentwurf sollen außerdem sämtliche Geheimdienste ab dem Jahr 2021 in automatisierten Verfahren auf die Daten in den Meldeämtern zugreifen können. Auch Passbilder gehören dazu. Und das Ganze wird dann nicht großartig protokolliert. Das heißt, jeder Geheimdienst kann nach eigenem Gutdünken im Meldeamt rumforschen, was macht der Frenzel, was macht der Fein. Und das hat schon ein bisschen einen unangenehmen Beigeschmack. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Vor allen Dingen, es gibt keine zentralen Register. Es gibt nur bundeslandeinheitlich zentrale Register. Ja. Und das würde durch die Hintertür es ermöglichen, ein Bundesregister zu erstellen. Das ist jetzt nicht so gut. Ne? Nee, also, nicht so kann gut. Jetzt natürlich, kann sich jeder hinsetzen und sagen, ich habe nichts zu verbergen, aber Generalverdacht ist halt einfach mal nicht so geil. Genau. Also ich finde, diesen Passus sollte man auf jeden Fall aus dem Gesetz wieder rauskriegen. Yep. 1984 lässt grüßen. Ne? Genau. Das war's mit den News. Ja, dann machen wir mal weiter mit unserem Kurioses. Genau. Und ich fange jetzt gleich mal an mit etwas Musik. Man hört sich hier so ein bisschen im Hintergrund, und zwar ist das der Cybermarsch. Wie ihr alle hören könnt, ist der Marsch geprägt von kraftvollen Rhythmen im Sechs-Achtel-Takt, einer schwungvollen Melodik und einer progressiven Harmonik. Er symbolisiert den Charakter des Marsches, die Kreativität, die Aufbruchstimmung und den visionären Tatendrang des neuen Kommandos Cyber- und Informationsraum. Ein Musikstück, das in den kommenden Jahren des Kommandos Cyber- und Informationsraum bei vielen Gelegenheit begleiten wird. Großartig, nicht? Ich bin sprachlos. Genau. Ich habe noch ein paar kuriose Fakten dazu. Und zwar ist natürlich da auch eine Informationsfreiheitsanfrage gemacht worden. Und Fun Fact, das Urheberrecht für diesen Marsch, der für ein Kommando der Bundeswehr geschrieben hat, liegt nicht bei der Bundeswehr. Ja, man kann den kaufen, aber ist halt nicht bei der Bundeswehr. Und, weiterer Fun Fact, auf der Suche nach den Lyrics, nach den Noten, habe ich festgestellt, dass das Kommando, also das CIR, die Webseite des CIR, beim Aufruf über HTTPS einen Fehler wirft. Ihr habt auch mal durchs SSL-Lab laufen lassen. Wir verlinken die Ergebnisse. Ja, da fällt dir nichts mehr zu ein. Schauen wir mal in die USA, wo einer der lustigsten Präsidenten seit langem unterwegs ist. Denn der hat und seine Administration haben jetzt beschlossen, dass das OpenGov und das OpenData.epa.gov-Portal vom Netz genommen werden sollen. Ist auch keine gute Idee mit dem OpenGov und OpenData. Nee, das braucht man nicht. Und auch hier das OpenData-EPA, das hat ja auch mit Klimawandel zu tun. Und das ist ja ohnehin nur eine Erfindung der Chinesen. Braucht man nicht. Alles Mist, schalt mal ab, weg. Kostet nur Geld. kostet nur Geld und überhaupt Obama, der war so scheiße. Also, der hat ja auch keine Ahnung. Nee. Ja. Währenddessen denkt sich aber ein anderer Herr in den USA, nämlich der Herr Steve Ballmer, dass man sich doch mal ein Portal bauen könnte, das zahlreiche Statistiken zu den Themen Finanzen, Bevölkerung und Regierungszielen zusammenstellt. Und hat das natürlich auch getan. Hat da schon ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und bekommt seine Daten auch von staatlichen Stellen und hat dann mit Erschrecken festgestellt, dass die Anzahl der Schusswaffen nicht dazugehört zu diesen Daten, die man da herstellen darf. Da hat offenbar die NRA so oder NRA so stark lobbyiert, dass die Regierung da keine Daten zur Verfügung stellt. Ja, das Lustige ist, die selbst, also ich glaube, die wissen gar nicht, wie viele Schusswaffen es gibt. Weil wenn du von deinem Urgroßvater eine Waffe erbst, ja, und davon gibt es in den USA einige, weißt du nicht, wer die hat, wo die ist. Trotzdem natürlich ein bemerkenswerter Fakt. Ja. Tja, Make America und so weiter. Genau. Und ich mache gleich weiter, damit endlich mal die CIR eine ordentliche Website bekommt, die HTTPS-Verschlüsselung auch sauber macht, sucht die Bundeswehr IT-Soldaten. Also Bundeswehr 4.0. Das lassen wir so stehen? Das lassen wir so stehen. Dann habe ich jetzt noch eine Mitteilung, die uns diese Woche erreicht hat. Hat uns sehr bedrückt. Die eigentlich, weiß nicht, ob die unbedingt kurios ist, weil, wie du schon sagst, ich war auch sehr, sehr mitgenommen danach und überrascht und traurig. Denn Erika und Max Mustermann lassen sich scheiden. Oh Gott. Warum? Ja, also das war im Prinzip, so laut den Stimmen, die man dann gehört hat, war das dann halt einfach eine Durchschnittsehe. Und dann waren sie auf einer Reisepassmesse gewesen zusammen und da hat die Erika dann halt den John Doe getroffen. Oh. Ja, gut, dann. Und da war es halt dann, da war Liebe auf den ersten Blick wohl, ja. Und klar, die beiden gehen jetzt, also die Erika und der Max gehen jetzt in Freundschaft auseinander. Ich meine, die haben immerhin 1,56 Kinder. Und die müssen auch versorgt werden. Das macht der Max momentan. Und die Erika nimmt jetzt erstmal den Mädchennamen Gabler an. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Bürgerämter. Denn die müssen jetzt natürlich die ganzen Werbematerialien mit Erika Mustermann wieder ändern. Ja klar, die heißt ja nicht mehr so. Und das beläuft sich wohl so auf knapp 123 Millionen Poster und Dokumente. Budget haben sie jetzt dafür für 80 Millionen festgelegt. Muss schon alles seine Richtigkeit haben, ne? Schau dir unsere Test-Endpass an. Ja, die können wir alle wegschmeißen. Das ist alles. Alle wegschmeißen. Ja, die Erika lässt derweil erstmal offen, ob sie dann wieder heiraten will. Weil die genießt jetzt einfach erstmal ihr Leben mit dem John. Ja, und die Bürgerämter stehen natürlich vor der Herausforderung, was machen wir jetzt? Machen wir Erika Gabler? Machen wir Erika Doe, wenn sie doch mal heiraten sollte? Erika Gabler, Doe Gabler? Die bereiten im Prinzip ist, glaube ich, auch erstmal alles vor, dass sie was auf Halde haben. Und ja, trotzdem finde ich, also das ist so für mich immer so die Brad und Angelina der Verwaltung gewesen. Ja, das stimmt. Und jetzt ist da vorbei und aber was ist denn mit Jane Doe, mit der Frau von John? Ich glaube, das ist die Schwester. Die Schwester? Mhm. Na, dann wäre es vielleicht was für einen Max. Ja, wäre natürlich möglich, kann man Max mal vorschlagen. Schaut auch gar nicht so schlecht aus. Ja, das wirklich Traurige an der Geschichte ist, dass das BMI da tatsächlich Anfragen von Bürgern bekommen hat, wie das sein kann, dass man da jetzt 80 Millionen und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich von Postillon geschrieben und wer bei denen noch nicht geschnallt hat, dass es Satire ist, der hat im Internet auch nichts verloren. Genau. Ja, wir machen weiter. Veranstaltungen. Wir haben in den News schon das eine oder andere Mal drauf hingewiesen. Und zwar waren wir ja auf dem Open Data Day in diesem Jahr. Wir waren wieder bei der Landeshauptstadt München. Und haben von dort berichtet. Hört es euch an. Und wir haben auch schon den Link zu ein paar Ergebnissen. Werden wir hier verlinken. Genau, dann waren wir, wie ihr als aufmerksame Hörer sicherlich schon wisst, auf der CeBIT. Sehr zu meiner großen Freude durfte ich auch mit. Ja, ausnahmsweise. Ja, ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Es gab keinen anderen, die anderen wollten nicht. Wahrscheinlich deswegen, ja. Ein bisschen geistige Umnachtung, man weiß es nicht. War schön, wir haben, wie gesagt, eine Folge dafür auch aufgenommen. Das ist die Unterwegs 08-Folge. Und das war im Prinzip die letzte CeBIT dieser Art so, denn ab nächsten Jahr wird alles neu, alles besser, alles anders. Da ist es nicht mehr im März, sondern wird im Sommer verlegt und es wird auch ein bisschen mehr, so laut den CeBIT-Planern, wieder mehr Event-Charakter haben. Vielleicht regnet es dann mal nicht. Bisschen wärmer wäre gut. Meinst du, wenn man im Anzug rausgehen kann, ohne noch seine dicke Winterjacke drüber zu ziehen? Wenn man so von Halle zu Halle spazieren könnte. Ja, wobei das dieses Jahr eigentlich ging. Als du da warst. Ja, ja. Wo ich hinkomme, scheint die Sonne durch. Ja. Bitte. Genau. Und dann haben, nein, ich habe an einer virtuellen Gesprächsrunde teilgenommen. Wir hatten ja schon mal an einer virtuellen Gesprächsrunde zum Thema Open Data teilgenommen. Da gab es jetzt einen zweiten Teil. Und zwar offen nur, in Klammern, gegen Gebühr. Die Open Data Gretchenfrage. Also da wurde sehr intensiv diskutiert, ob offene Daten Geld kosten dürfen. Es gab am Ende nicht wirklich einen Konsens, aber man konnte sich so annähern und die eine Seite ist dann eher abgerückt und gesagt, naja gut, für die Bereitstellung vielleicht schon, für den Rest die Daten nicht. Während die andere Seite noch drauf beharrt, dass offene Daten ja schon bezahlt sind und auch die Bereitstellung ja eigentlich schon bezahlt ist durch Steuergelder. Kann man sehen, wie man will. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe viel dazugelernt. Gibt es Argumente für beide Seiten, ja. Es gibt Argumente für beide Seiten, ja. Und ich denke, dass die Diskussion wird weitergeführt werden. Wo man aber auf jeden Fall, wo sie alle einig waren, wo man aufpassen muss, dass jetzt nicht Open Data zu einem Geschäftsmodell wird. Dass die Daten, die zur Verfügung gestellt werden von Behörden, dass die nur noch verkauft werden. Also da muss man natürlich auch. Ja. Dann. Allerlei. Unsere Rubrik Allerlei. Wir haben wieder jede Menge Links für euch gesammelt zum Nachlesen. Genau. Das sind alles keine News, das sind viele Veröffentlichungen. Da geht es zum Beispiel um die Zukunft des Internets und der Verwaltungsnetze. Ganz viel Open Data haben wir dabei. Ganz viel Open Data, geht generell viel um die Zukunft. Datenschutz für Open Data. Bisschen Blockchain. Bisschen Blockchain. Dann haben wir einen tollen Artikel auch von der OKF. Open Data aus der Sicht eines 14-Jährigen. Sehr lesenswert. Smart City haben ein bisschen was dabei. Bisschen, ja, doch einiges. Ja, also wieder viel Lesestoff für euch. Gerade jetzt, wo das Wetter doch nicht so geil ist, da kann man da ein bisschen sich dann in sein Bett einkuscheln und unsere Shownotes lesen. Unsere Shownotes lesen und unsere Links verfolgen. So, Hausmeisterthemen haben wir heute nicht. Haben wir nicht. Das heißt, wir sind tatsächlich am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wünschen euch eine schöne Zeit. Schönen Frühling, der jetzt hoffentlich bald kommt. Zeit wird's. Genau. Und wir hören uns bald wieder. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback im Blog oder über unsere Kommentar-Hotline unter 08142 4629 889. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns doch auf iTunes oder einem der anderen Podcast-Verzeichnisse. Du kannst uns übrigens auch auf Steady unterstützen. Hier findest du uns unter igavpod.steadyhq.com.